بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم، نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، wir machen weiter bei unserer Vortragsreihe Aqida al-Hamawiyya und sind beim dritten Vortrag angekommen. Und wir haben schon einige wichtige Punkte gelernt, und zwar wie wir an die Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala glauben müssen. Und haben noch einige Sachen dazu erwähnt. Und jetzt kümmern wir uns in diesem Vortrag inshallah am Anfang erstmal ein wenig über die Shubuhat, die zum Beispiel die Asha'ira nutzen, oder vielleicht auch Maturidiyya, yani jene, die diese Aqida des Ta'wil in Asma wa Sifat von Allah folgen. طيب. Und wir erwähnen anfangs inshallah zwei Verse, die Asha'ira nutzen, um yani zu beweisen, also in Klammern beweisen, das sind yani Scheinargumente, dass Allah nicht über seinen Thron ist. Sie nutzen den ersten Vers, Surah 6, Vers 3. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. Er ist Allah in den Himmeln und auf der Erde. Er kennt euer Geheimnis und euer Verlautbares und weiß, was ihr verdient. So, die sagen jetzt, Allah sagt, wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard. Er ist Allah in den Himmel und auf der Erde. Dann sagen die, ja, wie willst du diese Aya jetzt verstehen? Dann, wenn man zu ihnen zum Beispiel sagen würde, dass man hier Ta'wil macht, hier uminterpretiert und damit sagt, dass nicht Allah gemeint ist, sondern seine Macht ist auf Himmel und Erde, zum Beispiel. Dann sagen sie, okay, ihr macht hier Ta'wil in dieser Aya, aber warum macht ihr dann kein Ta'wil in der Aya, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, der Al-Abam hat sich über den Thron erhoben, oder in den anderen sechs Ayat. Es sind sieben Ayat, wo Allah sagt, dass er sich über seinen Thron erhoben hat. Aber jetzt schauen wir uns mal die Aya genauer an, Surah 6, Vers 3, was wir schon erwähnt haben hier. Und schauen uns an, wie man diese Aya zu verstehen hat. Und wir schauen uns an, wie man sie interpretiert. Was bedeutet überhaupt وَهُوَ اللَّهُ, also, und er ist Allah, beziehungsweise Allah vom Wort. Allah ist vom Wort Al-Ilah. Al-Ilah bedeutet jener, der angebetet wird. Al-Ilah huwa al-Ma'bud. طيب. So, also bedeutet es, Allah wird im Himmel und auf der Erde angebetet. Dies ist die erste Art, wie man diese Aya interpretieren kann. Er ist Allah auf Erden und er ist Allah in den Himmel. Was bedeutet Allah? Al-Ilah bedeutet er ist Ilah auf der Erde und er ist Ilah in den Himmel. Das bedeutet, Al-Ilah bedeutet, dass er angebetet wird. Er wird angebetet auf Himmel, in den Himmeln und in der oder auf der Erde. Das ist die erste Art, wie man es interpretieren kann. Die zweite Art ist, wenn man liest, وَهُوَ اللَّهُ und stehen bleibt. Und er ist Allah in den Himmeln sozusagen. Und dann den Rest liest, وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. So, dann bedeutet es, Allah ist über den Himmel. Und diejenigen, die auf der Erde sind, Allah kennt ihre Geheimnisse und so weiter und so weiter, bis zum Ende der Reihe. Das heißt, glaubt nicht, nur weil ihr auf Erde seid, dass Allah, der im Himmel ist, eure Geheimnisse und so weiter nicht kennt. So. Also die erste Aya, die erste Shubha, was sie bringen, haben wir uns hier haben wir sozusagen hier widerlegt und uns hier angeschaut, wie man diese Eier, wie das korrekte Verständnis der Eier ist. Die zweite Eier, was sie nutzen, ist Surah 43, Vers 84. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. Er ist es, der im Himmel Gott und auf der Erde Gott ist. Er ist der Allweise und Allwissende. Und wir sagen, dass Ilah ein Objekt ist und kein Subjekt. Das heißt, jemand, der angebetet wird. Also die Ayah bedeutet, dass Allah im Himmel und auf der Erde angebetet wird. Und er ist der Ilah auf der Himmel und er ist der Ilah in Erden. Ja, ne, wie wir schon bei der ersten erwähnt haben, das erste Argument sozusagen, oder erste Interpretation. Ein anderes Argument von ihnen ist, du schreibst Allah einen Ort zu. Und sie nutzen diese Aussage, um zu verleugnen, dass Allah über uns ist, dass er am Tage des Gerichts von uns gesehen wird und so weiter. Wie antwortet man darauf? Wir bestätigen, was Allah oder sein Gesandter sagten, ohne Takif, ohne dem Wie zu fragen, ohne Tahrif, ohne die Bedeutung zu verzerren oder verändern, ohne Ta'wil, ohne sie umzuinterpretieren, ohne Temthil, ohne es gleichzusetzen. Taib. So. Also was meint die Person also genau? Wenn sie damit meint, dass Allah nicht über seine Schöpfung ist, so ist dies eine falsche Aussage von ihnen. Aber wenn sie dann meinen, dass Allah nicht mit seiner Schöpfung verbunden ist, aber dass er über alles ist und der Thron ist das höchste Geschöpf, ja, ne? Also, und dann ist dies eine wahre Aussage, aber wenn sie damit aussagen wollen, dass Allah nicht über seinen Thron ist, so ist dies falsch. Taif. So. Somit haben wir uns die beiden Ayat angeschaut und das korrekte Verständnis, inshallah, davon gelernt. So. Der nächste Punkt ist Al-Istiwa, also das Erheben. So. Al-Ulu und Al-Istiwa, das sind zwei verschiedene Dinge. Also das Erheben und das über seiner Schöpfung zu sein. Al-Ulu ist etwas, was wir durch die Fitra kennen. Al-Ulu ist etwas, was wir durch die Veranlagung kennen. Wie ich bereits erwähnt hatte, yani wenn jemand zum Beispiel Dua macht, sein Herz richtet sich automatisch nach oben und so weiter. Sogar ein Christ oder ein Jude oder auch eine andere Religionsangehöriger, wenn er Allah bittet, du siehst, wie seine Augen sich in Richtung oben wenden. Weil in seine Fitra hat er das so, Allah hat das so in die Fitra gesetzt. Und wenn jemand zum Beispiel Dua macht, seine Hände gehen auch Richtung hoch. Und wenn man zu einem Juden oder Christ sagen würde, Allah ist unten, du musst deine Dua und so weiter runterrichten und du musst deine Augen nach unten richten und so weiter, dann würde er mit seinem Veranlagung, er würde das es wäre nicht vereinbar mit seiner Veranlagung, weil das ja unter seiner Schöpfung wäre, dies würde ein Zeichen der Schwäche darstellen. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist erhaben über sowas. Und daher ist das auch ein Punkt der Fitra. So, und was Al-Istiwa angeht, dies ist etwas, was wir durch die Offenbarung kennen. Also yani, 7 Verse im Koran. الرحمن على العرش استوى. So. Es ist eine Ayah, Surah 20, Vers 5. Der Al-Abam hat sich über den Thron istiwa gemacht. Oder hat über den Thron istiwa gemacht. Istiwa hat 4 Bedeutungen in der Sprache. Wir erwähnen aber nur 2, inshallah. Erstens, dass es höher ist. Zweitens, Al-Istiqrar. Al-Istiqrar. Dies bedeutet auch Istiwa. Yani sesshaft zu sein oder fest yani. Dayıp. Allah subhanahu teala erschuf den Thron und dann macht er Istiwa über den Thron. Und es gibt sieben Ayat, die dies bestätigen. Und zahlreiche Ahadith und den Ijma, den Konsens der Gelehrten. So. Aber nur weil Allah subhanahu wa ta'ala Istiwa über den Thron gemacht hat, heißt es nicht, dass er unter seinem Thron war. Ja, weil sie sagen dann zum Beispiel Sachen wie, wie könnt ihr sagen, dass Allah über den Thron ist? Das Allah ist nicht erschaffen, das Thron ist aber erschaffen. Wenn Allah den Thron erschafft und dann erstmal über den Thron Istiwa machen musste, dann hieß es ja, dass er unter seinem Thron war, als er ihn erschaffen hat. Der Thron war ja dann über Allah. Ul-i'udhu billah, yani so eine Aussage ist katastrophal. Und dies liegt nur daran, dass diese Leute Allah mit seiner Schöpfung vergleichen wollen. Und dies gilt in Bezug auf auch andere Sachen, wie wir erwähnt haben. Zum Beispiel, du sagst, Allah hat eine Hand, ein Yet. Und sie sagen, A'udhu billah, wie kannst du sagen, dass Allah eine Hand hat? Dann sagen wir, Allah subhanahu wa ta'ala hat selber beschrieben, dass er eine Hand hat. Er sagt zum Beispiel zu Iblis, sagt er, was hinderte dich daran, dich vor Adam niederzuwerfen, dessen meine Hände, den ich mit meinen eigenen Händen erschaffen habe. Das ist nur ein Beweis davon. Oder auch andere Beweise. Und nun bleiben wir das Angesicht deines Herrn. Das Angesicht deines Herrn, ja, eine Wajh. Allah bestätigt, dass er eine Wajh hat. An anderer Stelle bestätigt er, dass er eine Yet hat und so weiter. Dass er Yet hat und so weiter. So. Und sie sagen, wie kannst du dies, so eine Aussage bringen? Wie kannst du so etwas sagen? Dann sagen wir, das Problem liegt nicht bei uns, sondern bei dir selber. Warum? Weil du in deinem Gedanken hast, dass wir oder Temthil mit Allah machen, dass wir Allah mit seiner Schöpfung vergleichen. Aber das stimmt nicht. Wir sagen nur, dass Allah eine Hand hat oder dass Allah eine Hand hat. Warum? Weil er es selber gesagt hat. Sonst hätten wir so etwas niemals behauptet. Und wir sagen nicht, dass Allahs Hand wie unsere Hand ist. Wir sind entfernt von dieser Behauptung und sagen, dass Allahs Hand seine majestätische Art und Weise ist, auf seine majestätische Art und Weise ist, und dass diese Hand nichts von seiner Schöpfung ähnelt. So. Und genau ist es jetzt wegen dieser Aussage auch, weil Allah Istiwa über den Thron gemacht hat, heißt nicht, dass er unter dem Thron war. Das wäre für uns Menschen so. Das wäre für uns Menschen so, dass wenn wir uns erheben, dass wir unter dieser Sache waren. Aber es gilt nicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Er ist immer über seine Schöpfung gewesen. Tayyib. So. Und auch ein Punkt, was ich erwähnen wollte, wegen Surat al-Rahman. Allah sagt, ja, kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika wa rabbuka dhul jalali wal ikram. Und alles wird vergehen, nur das Angesicht deines Herrn bleibt bestehen. Ja, das heißt nicht, dass der Rest von Allah verschwinden wird. Nur Allah sein Wajh bleibt und seine Hände verschwinden und sterben und so. Nein, das bedeutet das nicht. Das Wajh ist erwähnt, aber gemeint ist ja, alles. Also alles bleibt von Allah subhanahu wa ta'ala bestehen. Wie zum Beispiel der Hadith in Rasulullah s.a.w. sagte, war alles, was unter den Fußknöcheln ist, ist im Höllenfeuer. Oder was unter den Fußknöcheln ist, ist im Höllenfeuer. Das bedeutet aber nicht, dass nur die Fußknöchel im Höllenfeuer ist. Das bedeutet, dass der gesamte Körper im Höllenfeuer ist. Taib. So. Wir gehen zum nächsten Punkt und das ist über Al-Arsh, den Thron. Al-Arsh bedeutet Serir al-Malik. Also in der Sprache bedeutet Serir al-Malik. Was heißt Serir? Serir heißt Bett und al-Malik heißt König. Yani der Platz vom König, yani sozusagen sein Thron. Und El-Arsch ist nicht El-Kursi. El-Arsch ist nicht El-Kursi. El-Kursi kann man sagen, ist der Thronschemel. Thronschemel. Also Thronschemel, yani wo jemand seine Füße hintun würde beim Sitzplatz. Yani. Und der Beweis, dass El-Arsch nicht El-Kursi ist, ist der Hadith von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wo er sagte, dass der Unterschied zwischen dem ersten Himmel und dem zweiten Himmel, beziehungsweise die Größenvergleich, also der erste Himmel im Vergleich zum zweiten Himmel, ist nur so groß wie ein Ring in der Wüste. Und wenn du einen Ring, nimm mal einen Ring, geh in die Wüste und schmeiß diesen Ring mal in die Wüste, du wirst diesen Ring nie wieder finden. Und so ist der erste Himmel im Vergleich zum zweiten. Und was ist der erste Himmel überhaupt? Der erste Himmel ist all das, was wir sehen, yani. Wenn wir zum Beispiel in den Himmel blicken, dann sehen wir den ersten Himmel mit den Sternen und so weiter. Und manche sagen, yani, das gesamte Universum ist der erste Himmel und was darüber dann ist, ist der zweite und so weiter und so weiter. Und Allah sagt, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا. Und wir haben den ersten Himmel beschmückt, yani beschmückt mit Sternen. Yani dieser riesige erste Himmel, was wir sehen, ist im Vergleich zum zweiten wie ein Ring in der Wüste. Und der zweite Himmel im Vergleich zum dritten Himmel ist wie ein Ring in der Wüste und bis zum siebten Himmel, yani, immer so weiter mit demselben Beispiel. Danach der siebte Himmel, der schon sehr gewaltig sein muss. Yani und dieser siebte Himmel ist im Vergleich zum Kursi von Allah, zum Thronschemel von Allah, ist wie ein Ring in der Wüste. Und der Kursi im Vergleich zum Arsch ist wie ein Ring in der Wüste. Yani Beweis, dass Al-Kursi und Al-Arsch nicht dieselben sind, ist yani, Rasulullah hat das hier im Hadith getrennt. Er sagt, der Kursi im Vergleich zum Arsch ist wie ein Ring in der Wüste. So. Und Kursi bedeutet, wie Ibn Abbas radiallahu anhuma in Al-Hakim sagte, der Ort, wo Allah seine Füße liegen. Und der Aussage von Ibn Abbas, dass mit Kursi Wissen gemeint ist, ist schwach. Und einige Asha'ira, vielleicht auch alle oder ein Teil von ihnen, definieren Istawa, das Erheben, als Istaule. Oder Istila, Istaule. Nee, Verzeihung, als Istila. Und yani mit der Bedeutung bezwingen. Bezwingen. Und dies ist eine falsche Interpretation. So. Jetzt gehen wir einen Punkt durch und das heißt, oder eine Sifat, eine Eigenschaft, Sifat el-Ma'iyya. Sifat el-Ma'iyya. Das bedeutet Allah mit seiner Schöpfung. Zum Beispiel Allah sagt in Sura 57, Vers 4, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. Und er ist mit euch, wo immer ihr seid. Und die Ayah Sura 8, Vers 19. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. Und Allah ist mit den Gläubigen. Und Sura 9, Vers 40, wo Muhammad sallallahu zu Abu Bakr sagte, in der Höhle, لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Sei nicht traurig, Allah ist mit uns. So. Wie verstehen wir das jetzt? Wie verstehen wir das, mit uns zu sein, mit Allah? Dass Allah mit uns ist. Wie verstehen wir das? Und was bedeutet Ma'iyya überhaupt? Wir haben ja gesagt, in Allah Ma'ana. Was bedeutet dieses Ma'iyya überhaupt? Das bedeutet im Arabischen, dass etwas mit etwas verbunden ist. Das heißt aber nicht vermischt. Al-Muqarana. Ja, bedeutet Al-Muqarana, mit etwas verbunden zu sein. Als Beispiel dafür nehmen wir den Mond. Ja, wenn wir zum Beispiel nachts auf einer Reise sind und es ist Vollmond, da sagen wir, der Mond ist mit uns. Er ist mit uns, mit seinem Licht und seinem Anwesen und so weiter. Er aber ist nicht auf unserem Kamel oder in deinem Auto oder auf dem Flugzeug oder im Schiff oder so. Also der Mond ist mit uns in der Nacht. Aber das heißt nicht, dass der Mond in unserem Auto ist, in unserem Haus ist, in unserem Kamel ist oder so. Und dasselbe ist auch bei Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ist mit uns, aber das heißt nicht, dass er mit uns vermischt ist, Allah subhanahu wa ta'ala ist über seiner Schöpfung. Er ist immer, und dies ist eine Sifat al-Dhatiyya, wie wir erwähnt haben, seine Uluwa ist eine Sifat al-Dhatiyya. Das heißt, eine Eigenschaft, die nicht von seinem Wesen getrennt werden darf. Dass er über seine Schöpfung ist. Also es geschieht niemals, dass Allah unter seiner Schöpfung ist. Na. Und Allah subhanahu ist mit seiner Schöpfung, also mit in Klammer setzen, in zwei Punkten. Erstens, al-Ma'iyyatul-Amma, also das Zusammensein im generellen Sinne. Und dies bedeutet ja eine für die Kuffar und Gläubigen. Und gemeint yani mit dieser Al-Ma'iyyatul Amma, das gilt für die Kuffar und die Gläubigen in dem Sinne von Allah weiß, was sie tun, also was wir tun, Allah sieht uns, Allah hört uns und so weiter. Das ist die erste Ma'iyyah, das mit seiner Schöpfung sein in dem Sinne. Und dies soll den Menschen und den Dschinn und so weiter das Fürchten lehren, denn der Mensch, und so weiter, ist 24 Stunden unter Beobachtung von Allah subhanahu wa ta'ala, was er sagt, was er tut, wie er handelt und wie er sich benimmt. Und zweitens ist die Al-Ma'iyyatul Khasa, das Zusammensein mit eingeschränkter Bedeutung sozusagen. Als Beispiel dafür, was wir schon erwähnt haben, Surah 9, Vers 40. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى Verzeihung, ich habe die das nicht diese Eier, Verzeihung, ich meinte die Eier von vorhin, wo Abu Bakr und Muhammad sallallahu alaihi wasallam zusammen in der Höhle waren. Und die waren, ja, es war schwierig dort. Und hätten die Mushrikin runtergeschaut, die hätten nur runterblicken müssen, so hätten sie die Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr hätten sie schon gesehen. Aber Allah hat sie beschützt, yani. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte zu Abu Bakr: La tahzan, sei nicht traurig, inna Allaha ma'ana. Taib. Was bedeutet diese ma'ana in diesem Sinne hier? Das bedeutet, Allah hat uns hier geholfen. Oder Allah half uns. Und diese Al-Ma'iyyatul Khasa, diese ist nur für die Gläubigen, es ist für die Gottesfürchtigen, für den Geduldigen und so weiter. Ja, Allah subhanahu unterstützt sie, er hilft ihnen und so weiter. Aber wie gesagt, man darf ja diese Sachen nicht falsch verstehen und sagen, dass Allah mit seiner Schöpfung vermischt ist. Wal-Ya'udhu-Billah. Dies wäre Kufr. Diese Aussage ist Kufr, wenn jemand sagt, dass Allah in seinem, also dass Allah im Menschen drin ist oder so, oder in der Schöpfung vermischt sei und so weiter. Und dieser zweite Punkt, Jana al-Ma'iyyatul Khasa, das soll den Tawakkul und so weiter schützen, beziehungsweise den Tawakkul stärken, also das Vertrauen auf Allah verstärken und so weiter. So. Also kurz nochmal, ich erwähne das nochmal kurz, Al-Ma'iyatul Amma ist für die Kuffar und Gläubigen, dass Allah sie sieht, hört und so weiter. Und Al-Ma'iyatul Khasa ist für die Gläubigen, dass Allah sie unterstützt. Taib. Jetzt könnte man sich fragen, erst haben wir gesagt, dass Allah über seine Schöpfung ist. Und jetzt sagen wir, dass er mit den Gläubigen ist. Ist das nicht widersprüchlich? Taib. Die Beweise im Koran und der Sunna sind von zweierlei Art. Erstens, entweder sind Qat'i, das heißt deutlich, oder es gibt ja keine Chance, es anders zu interpretieren. Sie sind absolut, ja. An ihrer Authentizität gibt es auch keinen Zweifel. Die sind Qat'i. Zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass man im Ramadan fasten muss. Ja, wer dazu in der Lage ist, der muss im Ramadan fasten. So. Kann man jetzt den Schaban verstehen? Kann man jetzt verstehen, dass man den Schaban fasten muss? Also den Monat Schaban? Nein, das geht nicht. Ja, warum? Weil dieser Delil oder die Aussage, dass man im Ramadan fasten muss, ist Qat'i. Ist unmissverständlich Ramadan gemeint. طيب. Und B, yani, die zweite Art des Beweises ist Dhanni. Dhanni ist nicht absolut, yani, ist nicht Qat'i und ist aber auch ein Beweis. طيب. Und die Verse, dass Allah über uns ist und mit uns ist, sind Qat'i Beweise. Also eine Meinung, die vom Verstand ist und die diesem widerspricht, ist batil. Ist ungültig. Yani. Wenn ich zum Beispiel sage, Allah ist über seinen Thron und über seine Schöpfung, und ich bringe die ganzen Koran-Ayat und die sind alle in Qat'i und so weiter, und jemand kommt und er sagt, ja, aber mein Verstand akzeptiert das nicht, und mein Verstand sagt, dass Allah über alles, oder dass er nicht über seinen Thron ist und so weiter und so weiter, dann ist diese Ansicht batil. So, wir wissen, dass Allah über seine Schöpfung ist durch 5 Punkte. Das erste ist durch Koran. Haben wir schon erwähnt. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. Und das ist der Qahir über seine Diener. طيب. Und Sunna hatten wir schon erwähnt. Hadith im Muslim, wo die Sklaven in den Himmelszeiten sagte Fissama, und auch andere Beweise. Drittens, den Ijma des Salaf, den Konsens des Salaf. Viertens, durch die Logik. Also normalerweise argumentieren wir nicht mit der Logik. Aber wir hatten schon einige Punkte erwähnt. Und fünftens, die Fitra. Die Fitra, yani, hatten wir auch bereits erwähnt. Das ist eine Veranlagung des Menschen, ist, dass Allah über seine Schöpfung ist. Und wir wissen, dass Allah über seinen Thron ist durch 3 Beweise. Erstens durch Koran. Ar-Rahmanu ala al-Arshi istawa. Als Beispiel, ja, und andere Ayat. Der Abraham hat sich über seinen Thron erhoben. Zweitens durch Sunna. Durch die Sunna von Rasulullah. Und drittens durch den Ijma der Salaf. Der Ijma der Sahaba und so weiter ist eine Hujja, yani. Ist ein bindendes Argument sozusagen. Und es gibt auch 2 Arten von Ijma. Ijma al-Qat'i und Ijma al-Sukuti. Der Ijma al-Qat'i, dies ist ein Ijma, der, wenn jemand nach der Iqamah al-Hujja verleugnet, sogar in den Kufr fällt. Und Ijma al-Sukuti ist der stillschweigende Ijma sozusagen. Zum Beispiel ein Sahabi hat gesagt, ich bin der Ansicht so und so, und die anderen Sahaba haben geschwiegen. Dann ist Ijma al-Sukuti. So. So, jetzt erwähnen wir nochmal einen Punkt, den ich bereits schon erwähnt hatte. Die Aussage, zum Beispiel der Hadith im Muslim, wo die Sklavin sagte, Fissama. Fissama. Yani, Allah huwa fissama. Wie verstehen wir diese Satz oder Wörter, yani, Fissama? Im Arabischen kann Fi auch Ala bedeuten. Also Ala bedeutet auf. Als Beispiel Sura 31, Vers 18. Wala temshi fil ard. Sura 31, Vers 18. Wala temshi fil ard. Und gehe nicht übermütig wie auf der Erde einher. Auf. Beziehungsweise. Und gehe nicht übermütig auf der Erde einher. Wala temshi fil ard. Yani nicht in der Erde, sondern auf der Erde. Also bedeutet es, Fissama heißt nicht, Allah ist im Himmel, sondern Al-Sama. Also, oder Falkas-Sama, sagen wir so. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, das bedeutet hier Fissama, dass er über den Himmel ist. So. Und Sama bedeutet sprachlich, yani allgemein, was über dir ist. Also soll nicht verstanden werden, dass Allah in den Wolken ist, sondern dass er über seiner Schöpfung ist. طيب. Der nächste Punkt, was wir uns anschauen, ist ein Hadith, womit die Asha'ira und andere ein Problem haben. Und zwar der Hadith im Bukhari Muslim, über 28 Sahaba überliefert, dass Allah im letzten Drittel der Nacht zum untersten Himmel herabkommt. So. Und wir sehen allein schon an der Zahl der Überlieferer, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besondere wie sagt man, besonderen Eifer darin hatte, diesen Hadith unter den Sahaba zu verbreiten. Ja, 28 Sahaba überliefern diesen Hadith. Das heißt, der Rasulullah hatte großen Eifer darin, diesen Hadith zu verbreiten. طيب. Ja, Allah SWT kommt im letzten Drittel der Nacht herab, in den untersten Himmel, und dann fragt er, wer bittet mich um Vergebung, so dass ich ihm vergebe? Wer bittet mich um etwas, so dass ich ihm gebe? Und so weiter und so weiter. Auch kann man qala Allah. Oder wie Allah sagte, yani. Und dieses Herabkommen gehört zu einer Eigenschaft der Tat. Das heißt, dieser tritt ein, wenn er diese tut. Aber auch wenn Allah subhanahu wa ta'ala. Das sind auch zwei Punkte, was ich schon mal vorab erwähne. Schon vorher erwähne. Erstens, wenn Allah subhanahu wa ta'ala herabkommt im letzten Drittel der Nacht, das bedeutet erstens nicht, dass sein Thron leer ist. Das bedeutet nicht, dass sein Thron dann leer ist. Nein. Das zweite Punkt ist, weil Allah subhanahu wa ta'ala herabkommt, bedeutet es nicht, dass etwas über ihn ist. Diese Uluwe, wie wir erwähnt haben, ist eine Sifat al-Dhatiyya. Das heißt, es wird von seinem Wesen nicht getrennt. Und es bleibt immer bestehen. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala ist, auch wenn er herabkommt im untersten Himmel, bedeutet es nicht, dass etwas über ihn ist. Nein. Weder der Thron ist leer, noch bedeutet es, dass etwas über Allah ist. Tayyib. So. Und die Asha'ira und auch andere haben in dieser Hadith Tahrif gemacht. Und zwar die dritte Art von Tahrif, die wir bereits erwähnt haben, ja, eine Tahrif im Sinne von, manche nennen sie auch Ta'wil, indem sie es uminterpretiert haben. Sie sagen, nicht, dass Allah selbst herabkommt, sondern dass Allahs Macht herabkommt oder sein Befehl oder seine Engel und so weiter. Oder ja, dass seine Macht und Befehl oder so sich über den Thron erhoben und so weiter und so weiter. Und diese Aussagen sind alle falsch. Erstens, aus dem Grund, weil es der Aussage von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam widerspricht, wo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, dass Allah herabkommt. Und Allah sagte auch in Surat Yusuf, ich glaube die zweite Aya war das, oder die dritte, Inna anzalnahu Quranan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Und wir haben den Koran in arabischer Sprache abgesandt, damit ihr ihn versteht. Ja, wenn Allah subhanahu wa ta'ala gemeint hätte, dass seine Macht herabkommt oder dass seine Macht oder sein Befehl sich über den Thron erhoben hat, warum hat Allah dann nicht gesagt, dass er es, dass seine Macht herabkommt oder dass seine Macht sich über den Thron erhoben hat? Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala dies nicht gesagt? Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, zu sagen, Allahs Macht oder Befehl oder Engel steigen herab, ist falsch, weil sein Befehl Tag und Nacht da ist. Zum Beispiel, jemand wird geboren, jemand stirbt, dann passiert dies, dann passiert das und jenes. Allah, sein Befehl ist am Tag und in der Nacht aktiv sozusagen. Und wenn man sagen würde, dass ein Engel herabkommt, so wäre die Frage hier, ist es angemessen für einen Engel zu sagen, wer bittet mich, damit ich ihm vergebe? Yani Allah sagt ja im letzten Drittel der Nacht, habe ich hier schon erwähnt, wer bittet mich, dass ich ihm vergebe, wer bittet mich, damit ich ihm gebe? Wenn ein Engel herabgesandt, wenn ein Engel kommen würde, im letzten Drittel der Nacht, im untersten Himmel, wäre es für einen Engel angemessen zu sagen, wer bittet mich, dass ich ihm vergebe, wer bittet mich um etwas, dass ich ihm gebe und so weiter. Tayyib. Nein. Und auch, was ich bereits schon vorab erwähnt hatte, aber wir erwähnen noch ein paar Sachen dazu. Die Frage, Janne, Allah SWT ist über seinen Thron. Und die letzte Drittel der Nacht kommt er zum untersten Himmel herab. Wie kann man also beide in Einklang bringen? Der erste Punkt ist, und das ist ein sehr wichtiger Punkt ist, oder sagen wir der dritte Punkt, ich habe davor schon zwei Dinge erwähnt, der dritte Punkt dazu ist, Koran und Sunna widersprechen sich niemals. Koran und Sunna widersprechen sich niemals. Und wenn man denkt, dass sie sich widersprechen, dann ist es ein Fehler von einem selbst. Oder es handelt sich um Ayat, die aufgehoben sind, die mansuch sind, oder um Ahadith, die mansuch sind, die abrogiert wurden. Aber wenn diese nicht abrogiert worden sind, dann kann man sie immer in Einklang bringen, muss sie auch immer in Einklang bringen. Der vierte Punkt ist, dieses Problem tritt nur in Kraft, das habe ich bereits erwähnt, wenn jemand Allah mit seiner Schöpfung vergleicht. Yani, wenn wir zum Beispiel, wir steigen jetzt auf einen Stuhl. So, jetzt sind wir oben in dem Sinne. Oben in dem Sinne. Und danach, wenn wir herabkommen, dann gehen wir automatisch auch herunter. Herabkommen vom Stuhl, dies erniedrigt sozusagen unsere Stufe. Aber das sind Regelungen, die Allah den Geschöpfen festgelegt hat. Die Schwerkraft, das... wenn man auf etwas hochsteigt, dass man dann über etwas ist, dass wenn man runter geht, dass man herabsteigt oder erniedrigt wird, in dem Sinne von, nicht in dem Sinne von der Moral oder so, sondern im Sinne von der Erhebung. So. Das sind aber Gesetze, die für die Schöpfung gelten. Dies gilt aber nicht für den Schöpfer. لَيْسَ كِمِثْلِهِ شَيْءٍ Nichts ist ihm, yani Allah, gleich und er ist der Hörende, der Sehende. Taib, yani, wenn Allah herabkommt, bedeutet dies nicht, dass er unter seiner Schöpfung ist. Oder also kurz gesagt, yani. Taib. So, wir gehen zum nächsten Punkt oder nächsten Problem der Asha'ira oder auch Maturidiyya und so weiter. Und dies sind die Aussagen Allahs, wo Allah zum Beispiel sagt, Surah 55, Vers 26-27, alles auf ihr wird vergehen, nur das Angesicht deines Herrn bleibt bestehen. Oder bleiben wird nur das Angesicht deines Herrn, Besitzer der Erhabenheit und Ehre. So. Und Ahlus Sunna wal Jama'a hat darin übereingestimmt, dass Allah ein Gesicht hat. Die Asha'ira sagen zum Beispiel, dass Allah das Gesicht hier gemeint ist, also Wajh ist gemeint Lohn. Lohn. So. Aber wenn mit Allahs Wajh hier Lohn gemeint ist, warum sagt er Allah dann Dhul Jalali wal Ikram, Besitzer der Erhabenheit und Ehre? Yani, bleiben wird nur das Lohn von Allah, Besitzer der Erhabenheit und Ehre. Dieser Satz hätte im Arabischen keinen Sinn, wenn man hier Wajh mit Lohn interpretieren würde. Es wäre sinnlos, ja. So. Und wie ich bereits erwähnt habe, wenn wir Allah SWT beschreiben, so teilen wir dies in zwei. Das erste sind Dinge, die von Allah nicht getrennt werden dürfen oder die von Allah ja allgemein nicht getrennt werden. Und das sind Sifat al-Dhatiyya, wie zum Beispiel sein Wissen. Wissen, yani es ist eine Eigenschaft von Allah oder eine Sache von Allah, eine Sifat, eine Eigenschaft, wie gesagt, die von Allah nicht trennbar ist und die ständig bei ihm ist. Das Wissen, das Sehen, dass er lebendig ist und so weiter. Zweitens, Dinge, die von Allah getrennt sind, wie zum Beispiel, man sagt so, Sifat al-Fi'liya. Das sind Eigenschaften, die dann in Kraft treten, wenn Allah subhanahu wa ta'ala diese Eigenschaft durchführt. Also wenn man sagt, Allah sein Wajh gehört in die erste Kategorie, in seine Sifat al-Dhatiyya. Wie kann jemand dann ihn in die zweite Kategorie einfügen und sagen, es gehört zu seiner Fi'liya? So. Auch hat Allah subhanahu wa ta'ala zwei Hände und dies ist bestätigt im Koran, in der Sunna und im Ijma, in Surah 38, Vers 75. Er, yani Allah, sagte: O Iblis, was hat dich davon abgehalten, dich vor denen niederzuwerfen, was ich mit meinen Händen erschaffen habe? Und zu sagen, mit jetzt sind die Macht Allahs gemeint und so weiter, kann man einige Dinge dazu sagen. Wie zum Beispiel, es gibt keinen Beweis aus der arabischen Sprache und so weiter und so weiter. Und im Arabischen heißt diese Ayah yani, قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بيدي يعني يد استكبرت أم كنت من العالمين عالين منش طيب so was Allah seine Augen angeht, Rasulullah صلى الله عليه وسلم sagte: Euer Herr ist nicht blind an einem Auge. Yani in Bezug auf den Dajjal. Zum Beispiel, Rasulullah sagte, der Dajjal ist blind auf einem Auge. Und Allah ist nicht blind. Allah ist nicht blind. Yani. So. Kann man also zum Beispiel sagen, mit Auge ist Wissen gemeint. Also wenn zum Beispiel jemand sagt, ja Allah sagt, er hat ein Auge, aber gemeint ist Wissen. Mit Auge ist Wissen gemeint. Aber Rasulullah sagt, euer Herr ist nicht blind. Kann man dann sagen, Allah ist blind, Allah ist nicht blind in seinem Wissen? Also das hat auch keinen Sinn. Und das nächste, der nächste Punkt, was wir besprechen, ist, manchmal wird Auge in Einzahl, in Dual und Mehrzahl erwähnt. Im Arabischen, anders als in der deutschen Sprache, im Deutschen gibt es nur Einzahl und Mehrzahl. Im Arabischen gibt es aber Einzahl, Mehrzahl, Verzeihung, Einzahl, Dual und Mehrzahl. Zum Beispiel Ainain und Uyun oder so. Also ein Auge, Ainain, zwei Augen, Uyun. Mehrere Augen. Und die Asha'ira freuen sich dann darüber und sagen und versuchen damit Ahlus Sunnah und Jama'ah wiederzulegen sozusagen. Und sie sagen, ja, Allah sagt im Koran, einmal sagt er Ein, dann sagt er Ainain oder Ainan, kommt auf die Grammatik, Ainan, oder sagt Uyun und so weiter. Allah sagt erstmal ein Auge, zwei Augen und mehrere Augen. Dann sagen die zu uns, ja, es kann nicht sein, dass Allah zwei Augen hat sozusagen. Warum erwähnt es dann auf drei Arten sozusagen? Und es gibt zwei Wege, dieses zu interpretieren. Das erste ist, manche Gelehrte sagen, die Mindestanzahl von Plural ist zwei. Und somit wäre Dual Plural. Oder Plural. So spricht man das, glaube ich, aus. Und somit wäre Dual ja eine Plural. Also würde es hier kein Problem dann geben, wenn man das so auslegen würde. Der zweite Punkt ist, Allah sagt in manchen Versen wir. Und wir haben sie erschaffen zum Beispiel. Aber das bedeutet nicht, dass es andere gibt, sondern es bestärkt nur seine Majestät. Zum Beispiel ein König, sogar ein menschlicher König, sagt, und wir haben beschlossen, dass diese und jene Brücke gebaut wird. Obwohl er der Einzige war, der dies beschlossen hat, aber er sagt wir. Er sagt dies Nahnu. Und Nahnu wir, um seine Majestät auszudrücken, sozusagen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, und ihm gebührt alles Lob, macht dies auch. Er sagt, und wir haben dies und wir haben jenes getan. Obwohl Allah subhanahu wa ta'ala, der kein Teilhaber in seiner Rububiyya hat, in seiner Herrschaft hat, hat er von Nahnu gesprochen, von wir. Aber dies lediglich nur darum, um seine Majestät zu betonen, sozusagen. Und wenn Allah SWT mehr als zwei Augen erwähnt hat, dann dies damit, und er sagt unsere Augen sozusagen, aber er meint seine eigenen, und dies meint er damit nur, um seine Majestät zu bestärken, sozusagen. Taib. Was die Rede Allahs angeht, sie leugnen zum Beispiel, dass Allah spricht, die Asha'ira zum Beispiel, außer dass er zu sich selber Worte spricht, Verzeihung, außer dass er zu sich selbst spricht, ohne Worte. Allah subhanahu wa aber sagt, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Und Allah subhanahu wa sprach zu Musa direkt. Also sprechen gehört zu seiner Sifat al-Dhatiyya und also eine Sifat, Eigenschaft, die nicht von seinem Wesen getrennt wird. Und zur zweiten Generation, Kategorie meine ich. Es gehört zur ersten Kategorie, zu Sifat al-Dhatiyya und zu Sifat al-Fi'liyya. Das heißt, aktiv wird diese Eigenschaft des Sprechens, wenn Allah es nutzt. Taib. Die Mu'tazila sagen zum Beispiel, der Koran ist erschaffen. Wal-i'udhu billah, dies ist eine Aussage des Kufrs. Die Sufia sagen, also die Sufia von Ibn Arabi, sagen zum Beispiel, das ganze Universum sind Allahs Worte. Ob Kufr Allahs Worte ist, ob nicht, alles, was jeder Mensch sagt. Und ja, dass die Schöpfung, dass Allah mit seiner Schöpfung vermischt ist und dass jedes Wort Allahs Wort ist und so weiter, ist auch Kufr. Die Ahlus Sunnah wal Jama'a glaubt daran, dass Allah den Koran tatsächlich zu Jibril gesprochen hat. Also die Ahlus Sunnah glaubt, dass der Koran tatsächlich das Wort Allahs ist, welches er tatsächlich gesprochen hat. Und das zu Jibril, und dieser hat das wiederum zu Muhammad gebracht. Also ist der Koran gemäß dem Glauben der Ahlus Sunnah wal Jama'a unerschaffen. Der Koran ist nicht erschaffen. Ja, ne, der Koran ist die Rede Allahs und die Rede Allahs ist unerschaffen, also ist der Koran unerschaffen, kurz gesagt sozusagen. Allah spricht und kann gehört werden, und ein Teil von seiner Rede ist der Koran. Und sie interpretieren zum Beispiel auch den Vers um, Sura 4, Vers 164, wo Allah sagt, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Sie sagen nicht, وَكَلَّمَ اللَّهُ, sie sagen, وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى تَكْلِيمًا. Und das bedeutet dann, und Musa sprach zu Allah direkt. Sie sagen nicht, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, sonst würde es bedeuten, und Allah sprach zu Musa direkt. Jetzt reden wir noch ein bisschen über die Jahmiyyah. Wo begann die Jahmiyyah? Die Jahmiyyah begann von Safwan bin Jahm. Dieser wiederum kam aus dem Osten, und sein Lehrer sozusagen war Ja'ab bin Dirham, der für seinen Glauben auch exekutiert wurde. Also er wurde wegen seinem Kufr wurde er hingerichtet, yani von dem Khalifen. Der Khalif hat ihn hingerichtet, ja. Und wo begann die Leugnung in Allahs Esma was Sifat, in Allahs Namen und Eigenschaften? So, jetzt erwähnen wir die Kette. Es begann von Safwan bin Jahm, der übrigens auch katastrophale Aussagen in die Aqida reingebracht hat und welche auch heutzutage stark befolgt wird, ja, ne, dass der Glaube nur im Herzen ist sozusagen. Mach Kufr, sag Kufr, egal wie du machst, du bleibst immer ein Muwahhid sozusagen. Also, um nicht zu sehr vom Thema abzuschweifen, wo begann die Leugnung in Allahs Esma wa Sifat? Es begann von Safwan bin Jahm. Und der wiederum lernte von Ja'ad bin Dirham. Und dieser Ja'ad bin Dirham wurde ja yani exekutiert vom Khalifen. Und dieser Ja'ad bin Dirham lernte von Abbad bin Sam'an. Dieser Abbad bin Sam'an war seinerseits ein extremer Schi'i, ein extremer Schiite. Yani. Und dieser lernte von einem Person namens Talut. Dieser Talut war ein Jude. Yani natürlich soll man das jetzt nicht verwechseln mit dem Talut, den Allah im Koran erwähnte, A'udhu Billah. Dieser Talut war ein Jude. Also, und dieser Talut lernte von Labi bin Asam. Labi bin Asam, dieser war der Jude, der Zauberei auf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam machte. In jeder Generation gibt es Unbekannte, unbekannt für ihr Wissen und unbekannt, dass sie rechtschaffen sind und so weiter. Und dann kommen sie mit neuen Aqida-Sachen, mit neuen Aqa'id und so weiter in die Umma und versuchen sie dadurch zu verderben. Und vor allem die Juden, ja, ne, und die Schiiten und so weiter. Tayyib. So. So, und jetzt ein Thema gehen wir noch durch, inshallah. Oder zwei. Nicht mehr so viel, gerne. Über Yawm al-Qiyamah. Kurz über Yawm al-Qiyamah und die Gruppen der Aqaid-Gruppen in Bezug auf Yawm al-Qiyamah. So. Die erste Gruppe sind die Ahlul Hadith, beziehungsweise die Ahlul Sunnah und Jama'ah, also was den Tag der Auferstehung angeht. Sie bestätigen, was Allah bestätigt hat, an Esma, was Sifat, an Namen, Eigenschaften, an den Taten und so weiter. Und bestätigen, dass der Tag der Auferstehung so eintreffen wird, wie Allah ihn beschrieben hat. Zum Beispiel, dass die Himmel brechen werden. Die Ahlul Sunnah glaubt daran, als ob sie es mit eigenen Augen gesehen hätten. Und sogar noch stärker glaubt sie daran, selbst wenn ihre Augen es nicht gesehen haben und so weiter. Und die Ahlus Sunna glaubt, dass der Tag der Auferstehung tatsächlich so eintreffen wird, ohne es umzuinterpretieren. Also sie sagen nicht, dass mit dem Misan, mit der Waage, die am Tag der Auferstehung aufgestellt wird, damit ist die Macht gemeint. Nein, das sagen sie nicht. Sie sagen, die Waage wird tatsächlich aufgestellt. Oder dem Sirat, dem Brücke, der Ahlus Sunna sagt, die Muslime werden tatsächlich darüber durchgehen und sie sagen nicht, mit dem Brücke sind Wissen gemeint oder so. Nein. Die zweite Gruppe sagt, alles ist metaphorisch, also alles ist nur bildlich zu verstehen. Also der gesamte Koran ist nur sozusagen bildlich zu verstehen. Allah sagt, am Tage der Auferstehung werden einige Leute das Buch in ihre rechte Hand bekommen. Und dann sagen die, damit ist gemeint, sie werden ihr Wissen in die rechte Hand bekommen oder ihre Barmherzigkeit und so weiter. Ja, sie interpretieren alles um. Die dritte Gruppe, und das ist die, worüber wir viel gesprochen haben, die Asha'ira, die Maturidiyya und andere und so weiter, sie praktizieren Ta'wil, sie uminterpretieren Dinge, bei Esma wa Sifat zum Beispiel, bei den Namen und Eigenschaften von Allah, akzeptieren sie einige, ohne Ta'wil sozusagen, Dinge, die zu Allah seine Sifat al-Dhatiyya gehören. Zum Beispiel, sie sagen, Allah ist wissend, Allah ist hörend, Allah ist sehend und so weiter. Diese Eigenschaften akzeptieren sie ohne Wenn und Aber. Und Eigenschaften, die zu zum Beispiel Allah sein Gesicht angeht, seine Hände angehen, seine Erhebung über den Thron, da interpretieren sie. Aber was Yom al-Qiyamah angeht, was den Tage der Auferstehung angeht, so nehmen sie es wortwörtlich und nehmen sie es sprachlich an. Und sie sagen zum Beispiel, dass mit Sirat die Brücke gemeint ist, dass mit dem Jahannam das Höllenfeuer gemeint ist, dass mit Jannah das Paradies gemeint ist. Ja, in diesem Bereich machen sie kein Ta'wil, aber merkwürdigerweise machen sie in Asma und Sifat von Allah, machen sie Ta'wil. Das heißt, die Asha'ira machen teilweise Ta'wil, die zweite Gruppe macht komplett Ta'wil, wie wir erwähnt haben, und so weiter. Die vierte Gruppe sagen, alles ist wie Elif Lam Mim. Alles unverständlich. Die sagen, die Sahaba hatten kein Verständnis und so weiter. Und diese sind schlimmer wie der Asha'ira. Sie sagen zum Beispiel, am Tag der Auferstehung wird dies und jenes passieren. Und sie sagen, dies ist die Aussage, aber es ist wie Elif Lam Mim. Die Bedeutung ist unbekannt. Die Bedeutung kennen wir nicht, die Bedeutung lassen wir und so weiter. Also der gesamte Koran ist Elif Lam Mim sozusagen. Taib. So, das war also auch ein interessanter Punkt, wie die Gruppen über Yom al-Qiyamah glauben sozusagen. Taib. Und wir erwähnen noch eine Sache, und zwar die Mubtadi'a. Die Mubtadi'a nannten und nennen die Ahlus Sunnah wal Jama'a immer nach Rufnamen oder nach Spitznamen, wie zum Beispiel heutzutage Wahhabiten. Wahhabiten. Warum? Wegen Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, der ein Gelehrter war, ein Gelehrter des Tawhids, und die Leute vom Schirk warnte und diese Schirkiyat aufdeckte mit Allahs Erlaubnis und so weiter, und ein Mann des Tawhids war. Aber wie wurde er genannt? Wahhabit. Und auch zahlreiche andere Namen über die gesamte Geschichte des Islams und so weiter. Und wir nennen zum Beispiel die Asha'ira, oder Maturidiyya, um diese, yani, sozusagen, damit wir auch die Leute vor ihnen warnen, in dem Sinne und so weiter. Und, dies war so ein abschließender Punkt. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß es am besten. يعني في بيننا هي والله أعلم وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين